ARD. Herzlich willkommen zu Dicky Dick Dickens. Schön, dass Sie dabei sind. Die Besetzungsliste von Dicky Dick Dickens birgt in kleinen Nebenrollen so manchen späteren Star. Unter anderem Dieter Hildebrandt als Gauner. Er hatte damals gerade die Münchner Lach- und Schießgesellschaft eröffnet und wurde einer der einflussreichsten Kabarettisten in der Geschichte der BRD. Gute Unterhaltung. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem Manne, der einen ganzen Erdteil erzittern ließ. Dicky Dick Dickens, dem führenden Gänsehauterzeuger des amerikanischen Kontinents. Dicky Dick Dickens, The Invincible Champion of Criminal Hooks. Zu Deutsch etwa, der unschlagbare Weltmeister des kriminellen Schabernacks. Dies ist ein inoffizieller Titel, der ihm im Jahre 1949 beim 4. Weltkongress der internationalen Unterweltlobbyisten zugesprochen wurde. Das sind die den Parlamenten und Regierungsstellen beigeordneten Interessenvertreter der führenden nationalen Unterweltorganisationen. Dicky Dick Dickens, das ständige Sorgenkind der Chicagoer Polizei. Schon des Öfteren hat er es verstanden, sich ihrem Zugriff zu entziehen. Doch nun, auf einmal, kurz vor Weihnachten 1925, schien es, als sei der heißgesuchte Missetäter endlich unter polizeilicher Obhut. Herr Chefkommissar! Gibt's denn kein Entrinnen vor diesem Energievulkan? Wir haben ihn! Ja. Weiß der Himmel, Sie haben ihn. Sie haben einen Knall, mein Lieber. Was? Ich schlummere hier in meinem Büro völlig arglos vor mich hin. Da kommen Sie, Kannibal, und schreien Feuer. Aber, Herr Chefkommissar, es ist immens wichtig. Aber nichts, mein Bester, darf Ihnen wichtiger sein als die Gesundheit Ihres Vorgesetzten. Wenn Sie so weiterbrüllen, da werde ich eines Tages einen Herzschlag erlegen. Aber bitte, gucken Sie selbst im Gesetzbuch nach, was auf fahrlässige Tötung steht. Aber begreifen Sie denn nicht, Herr Chefkommissar? Wir haben ihn! Nun reden Sie gefälligst nicht dauernd wie ein Kreuzworträtsel. Was heißt ihn? Welchen ihn haben Sie? Na, ihn! Ihn! Dicky Dick Dickens! Ach so. Also ich hatte wahrhaftig einen Moment geglaubt, Sie sprechen von meinem Sonderurlaub. Von dem wissen Sie nichts, wie? Ja, ich habe nicht nochmal nachgefragt. Natürlich. Um das, was wirklich wichtig ist, kümmert er sich nicht. Also, was ist mit diesem Dicky Dick Dickens? Also, wir haben soeben ein Fernschreiben aus La Crosse bekommen. Ja. Polizeileutnant Spear aus Milwaukee hat Dicky Dick Dickens aufgrund eines anonymen Anrufes festgenommen. So. Polizeileutnant Spear. Ja. Na, das ist auch so ein Tüchtling. Also, aufgrund eines anonymen Anrufs krümmt ein pflichtbewusster Beamter keinen Finger. Merken Sie sich das mal. Aber Leutnant Spear hat Erfolg gehabt. So. Er hat Dicky Dick Dickens verhaftet. Na, was hat er davon? Arbeit, nicht als Arbeiten. Sehen Sie, er hätte genauso gut in Milwaukee bleiben und seine Nerven schonen können. Na ja, Herr Chefkommissar, seien Sie doch froh, dass es Leute gibt, die Ihnen die Arbeit abnehmen. Ja. Ja, haben Sie wieder recht. Ja, ich werde Sie bei Gelegenheit zur Beförderung vorschlagen. Oh, das ist aber sehr... Ja. Na, und was geschieht nun mit dem Wunderkinde Dickens? Also, Leutnant Spear befördert ihn nach La Crosse. Dort steht ein Gefangenentransportwagen bereit, der an dem planmäßigen Nachtexpress nach Chicago angehängt wird. Er fährt 22.10 Uhr in La Crosse ab und trifft 2.33 Uhr in Chicago ein. Zentralbahnhof. Dort können wir Dicky Dick Dickens in Empfang nehmen. 2.33 Uhr. Ja, genau. Fällt Ihnen dabei etwas auf, Martin? Nein. Na, das ist doch mitten in der Nacht. Na ja, ist denn das die Möglichkeit? Als ob wir hier in Chicago nicht schon genug um die Ohren hätten. Da müssen uns ausgerechnet die Leute aus der Provinz, die Tüchtlinge aus Milwaukee, des Nachts die Verbrecher zustellen. Die Erbitterung Chefkommissar McKenzies hätte sich sicherlich in Grenzen gehalten, wenn er gewusst hätte, was sich kurze Zeit später auf freier Eisenbahnstrecke ereignen sollte. Also jetzt drehe ich durch. Na, nur sehen Sie, Bus, was dieser Bursche macht? Ja. Der koppelt ja unseren Wagen ab. Ja. Haben Sie dafür Töne? Ja. Der koppelt unseren Wagen ab. Ja. Ja, dem Nachtexpress Lacrosse Chicago ging ein Waggon verloren. Und zwar der letzte des Zuges, der Gefangenentransportwagen. Mrs. Edwina Schoßhopper, die ehrenamtliche Vorsitzende der Vereinigten Chicagoer Frauenverbände, hatte angesichts der Tatsache, dass man Dickie Dick Dickens offensichtlich heimtückisch verraten hatte, das heroische Verlangen gespürt, dem arg bedrängten Dick zu Hilfe zu eilen. Hatte er ihr nicht aus einer ähnlichen Misere, in die sie zwar erst durch seine Schuld geraten war, ebenso uneigennützig herausgeholfen? Mrs. Edwina Schoßhopper hatte also einen Rangierbeamten der amerikanischen Bundesbahn gedungen, den letzten Wagen des Zuges während der Fahrt abzukoppeln. Woraus ersichtlich ist, dass Damen, deren Herz unter Herrenmangel leidet, für alles Heldische bereit sind, sich zu begeistern. Sei es nun ein König, ein Kanzler oder ein Gangster. Und so geschah es, kurz hinter Meilenstein 195 auf der Strecke Lacrosse-Chicago, dass ein Transportwagen der staatlichen Gefängnisverwaltung verlassen auf einsamem Geleise stand. Ein Umstand, der die zehnköpfige Polizeibegleitmannschaft verständlicherweise etwas verwirrte. Junge, Junge, da sind wir aber schön angeschmiert, Herr Leutnant. Ja, das kann man wohl sagen. Haben Sie diesen Eisenbahner wenigstens nach seinem Namen gefragt, Porter? Hä? Nee. Warum sollte ich denn? Ja, eben. Hat mir ja keiner gesagt. Ich hab mir nur gleich gedacht, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, das haben wir auch gedacht. Ob da was nicht gestimmt hat, verdammt nochmal. Und jetzt stehen wir da. Mitten in der Nacht, und weit und breit keine Menschenseele. Ja, ja. Doch schon schöpften die braven Beamten neue Hoffnung. Als sie nämlich auf der nahen Chaussee einen Omnibus heranfahren sahen, einen Omnibus mit einer Fracht von 40 Damen der Chicagoer Gesellschaft. Wie groß aber war das Erstaunen der Polizisten, als ihnen die Wortführerin der Damen erklärte. Lieber Herr Polizist, ich fürchte, ich muss Ihnen jetzt eine arge Enttäuschung bereiten. Schauen Sie sich mal ganz unauffällig unseren Omnibus an. Dort sehen Sie 40 Damen mit 40 Gewehren. Und ich möchte Sie alle herzlich bitten, Ihre Hände hochzuheben, weil sonst eines dieser Gewehre losgehen könnte. Und die Polizisten hoben die Hände. Sie konnten ja auch nicht wissen, dass keines dieser Gewehre geladen war. Jede der Damen hatte schon mindestens einen Kriminalroman gelesen und so wussten sie, dass man in solchen Situationen als erstes den Gegner zu entwaffnen pflegt. Was erneut den allgemeinbildenden Charakter der Kriminallektüre unter Beweis stellt. War es nun angeborene Höflichkeit oder das rechnerische Kalkül, dass man mit 10 Pistolen nicht viel gegen 40 Gewehre ausrichten kann? Jedenfalls streckten die Polizisten die Waffen. Worauf sie in das zwar enge, aber saubere Gefangenenabteil des Transportwagens einquartiert wurden. Dickie Dick Dickens und seine beiden Freunde, Opa Kreckel und Bonko, nahmen indessen in dem weit geräumigeren Omnibus der Damen Platz und fuhren in fröhlicher Laune ihrer herrlichen Heimatstadt Chicago entgegen. Ich wusste gar nicht, dass Sie so wundervoll Mundharmonika spielen können, Mr. Dickens. Ja, gefällt es Ihnen? Oh, sehr. Ich schwärme doch so für gute Musik. Oh, ich danke, Mrs. Schoßhopper. Sie machen aus mir einen glücklichen Menschen. Sie träufeln Balsam auf meine geschundene Seele. Denken Sie, Sie sind die Erste, die an meiner Musik gefallen findet. Ja, ja, die anderen behaupten immer, das sei Gedudel. Oh, kränken Sie sich nicht darüber, lieber doch, Freund. Kränke mich. Es ist ein Symptom unserer Zeit. Ja, nicht wahr? Das finde ich auch. Die Menschen haben kein Gefühl mehr für wahre Kunst. Nein, das ist es. Aber Sie haben es, ja? Oh, ja. Mhm. Mir spendet sie Trost. Trost in allen Lebenslagen. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Aber was höre ich da? Wer wird denn jetzt den Kopf hängen lassen? Mrs. Schoßhopper fühlt sich ein bisschen elend, scheint mir. Der Rausch der tapferen Tat ist verflogen und der Katzenjammer bleibt übrig. Ach, ich fürchte, wir Frauen eignen uns zum Gangsterspiel gar nicht so besonders gut. Oh, war doch sehr nett, was Sie da gemacht haben. Ja, aber am Schluss hat man doch nur Scherereien mit der Polizei. Ja, leider, leider. Ja, und zwar leider mit Recht. Jetzt habe ich ja wirklich etwas ausgefressen. Aber eine gute Tat haben Sie ja, getan. Ja, und so gut auch meine Beziehungen sind, ich glaube nicht, das wieder ausbügeln zu können. Liebe Mrs. Schoßhopper, ich bin kein Mann, der gerne etwas schuldig bleibt. Das biegen wir schon wieder gerade. Ja, aber wie? Das überlassen Sie mal ruhig, Dickie Dick Dick. Richtig. Jetzt ist er ja wieder frei. Ja, wahrhaftig, das haben Sie großartig gemacht. Ja, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen. Sie sind ein rechter Teufelsbraten. Wie bitte? Na, wie Sie uns da rausgeschlagen haben. Junge, Junge, ja, ja, das war klasse. Diesmal hatten wir alle Hoffnung aufgegeben. Oh nein, ich nicht. Ich nicht. Ich wusste, dass sich noch alles zum Guten wenden würde. Ich habe doch den Minutenzeiger von der Bahnhofsuhr springen sehen. Und das bedeutet Reiseglück. Quatsch. Kein Quatsch. Außerdem hat die Lokomotive gepfiffen, als wir in den Zug einstiegen. Und Sie wissen doch, pfeift dir zum Gruß das Lokomotivchen, kehrt ein das Glück in deinem Stübchen. Aber nun sagen Sie nur, Mr. Dickens, wie um alles in der Welt sind Sie denn in diese Klemme geraten? Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir wollten unsere Goldbarren von Opa Krekels Farm holen. Ja, das weiß ich. Naja, aber statt der Goldbarren fanden wir nur die Leiche von Mami Dobodat. Ja, wie? Ja. Um Himmels Willen. Ja, und wer hat sie denn? Irgendwelche Halunken, die keine Ehre im Leibe haben. Und das Schönste ist, mir wollten sie den Mord anhängen. Aber nein! Ja, das wird diesen Burschen nur einige Zähnchen kosten. Ja, und als wir uns gerade die Bescherung ansehen, kommt die Polizei und verhaftet uns. Ja, bitte. Denken Sie nur, der Skandal. Ja, ja, aber wie konnte denn die Polizei wissen, dass diese Halunken müssen ihr den Tipp gegeben haben. Also dann fragt es sich, woher diese Halunken Bescheid wussten. Und wenn wir das herausfinden, wissen wir auch sehr bald, wer diese Halunken sind. Und das bedeutet so viel wie ein rechtskräftig unterschriebenes Todesurteil. So war ich Dicke Dick Dickens heiße. Ja, wer waren diese Halunken? Eine Frage, die sicherlich auch so manchen unserer geschätzten Zuhörer brennend interessiert. Doch greifen wir den Ereignissen nicht vor, gedulden wir uns noch ein Weilchen und begeben wir uns zunächst auf den Hauptbahnhof von Chicago. Zentralbahnhof, 2.31 Uhr. Sagen Sie mal, Martin. Herr Chefkommissar. Diesen Knaben dort kennen wir doch? Ja, ja, ja, freilich. Nee? Hallo, Sie? Ja, bitte? Sind Sie nicht... Ja, ich bin, wenn Sie gestatten. Aha. Wie war doch der Name? Snippe Jonas aus New Orleans, wenn's beliebt. Ach ja, ja, ja, ja. Sie waren so freundlich, Herr Chefkommissar, mich aus der Polizeihaft zu entlassen. Ja, und was machen Sie jetzt mitten in der Nacht hier auf dem Bahnhof? Och, eigentlich nichts. Oh. Gar nichts. Sieh mal an. Ja, ich bin nur so ganz zufällig... Ja, ja, ja. Ja, gucken Sie mal. Ich bin nämlich zufällig Raucher. Ach, was Sie nicht sagen. Ja, ja. Und wie es dann so kommt im Leben, sind mir die Zigaretten ausgegangen. Ach, nee. Ja, und weil doch die Läden jetzt geschlossen sind, nicht wahr? Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Und weil es in der ganzen Morris Road, dort wohne ich nämlich, keinen einzigen Zigarettenautomaten gibt, da bin ich eben... zum Bahnhof gewandelt. Aha, da sind Sie gewandelt. So. Ja. Eine sogenannte erschöpfende Auskunft. Das kann man wohl sagen. Sonst noch Fragen? Danke. Dann wünsche ich Ihnen auch eine angenehme Nacht, Herr Chefkommissar. Ja. Rauchen Sie gut. Danke, Herr Chefkommissar. Ein unsympathischer Mensch, wie? Naja, mich würde nur interessieren, was er wirklich hier will. Aha, ja. Achtung, Achtung. Der Nachtexpress aus La Crosse. Planmäßige Ankunft 2.33 Uhr hat jetzt Einfahrt auf Bahnsteig 14. Na endlich. Ja. Zurücktreten bitte. Vorsicht bei Einfahrt des Zuges. Na Martin, dann wollen wir mal. Ja, ist ja besser. Chicago Zentralbahnhof. Alles aussteigen bitte. Die Anschlusszüge. Schnellzug nach Baltimore. Unglaublich über voll Indianapolis, der Zug. Ja. Mit Anschluss nach Washington. Mitten in der Nacht. 2.40 Uhr. Warum die Leute nicht schlafen? Bahnsteig 5. Verstehe ich nicht. Naja, Personenzug nach Feldmoching. Über Boston, Liverpool, Bremen. 2.56 Uhr. Bahnsteig 8. Übergangsreisende, bitte beeilen. Na sagen Sie mal, Martin, was haben Sie mir denn da erzählt? Ja, wieso denn? Am Schluss des Zuges ein Gefangenenwagen? Ja, ja, ja. Am Schluss des Zuges ist Schluss. Hä? Das sehen Sie doch. Ja, ja, ja, tatsächlich. Ja. Ja, das ist doch wirklich... Hey, Sie, sind Sie der Zugführer? Jawohl, mein Herr. Ich bin Chefkommissar McKenzie. Man hat mir berichtet, dass ein Gefangenentransportwagen an Ihren Zug angehängt worden ist. Ja, freilich, Herr Chefkommissar, freilich. Ja. Es ist der letzte Wagen... Wollten Sie nicht was sagen? Ja, das ist mir völlig unerklärlich. In La Crosse haben wir einen Gefangenentransportwagen gehabt. Aber jetzt ist er weg. Chicago, Jetzt ist er weg. Eine Nachricht, die nicht nur Chefkommissar Lionel McKenzie in Staunen versetzte. Auch andere wunderten sich darüber. Na nu. Das zum Beispiel war einer der anderen. Während man solchermaßen auf dem Chicagoer Hauptbahnhof mit Wundern beschäftigt war, drang aus der ersten Etage der Morris Road Nummer 15 ein fröhlich Lied in die Nacht hinaus. Man feierte hier den Erwerb von Goldbarren im Werte von $300,000. Wir sind die lachenden Schützen aus unseren drohenden Blitzen. Der Schütze fiel an der Zahl. Anna Marei. Und kommt die Polizei. 2, 3. Weiß jeder, was wir machen? Wir lachen. Und kommt die Polizier. 3, 4. Er soll er sich verdrießen. Wir schießen. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, der Schütze fiel an der Zahl. Anna Marei. Dieses, meine Damen und Herren, ist der in den 20er Jahren wieder und wieder rauen Männerkehlen entströmte Song der Chicagoer Schieß- und Lachgesellschaft, einer Gangsterorganisation, die nur wenige Tage zuvor von James Topper, dem Kaltherzigen, ins Leben gerufen worden war. Die eben gehörte Aufnahme des Songs wurde allerdings erst später, im Winter des Jahres 1931, gemacht. Und zwar anlässlich einer Wohltätigkeitsveranstaltung des Zuchthauses Milwaukee für die im zu milden Winter notleidenden Kohlenhändler. Zur Zeit unserer Geschichte sangen die Männer sehr zum Unwillen ihres Chefs, der ja, wie wir wissen, äußerst geräuschempfindlich war. Doch als die Männer das Lied zum 14. Mal anstimmen wollten, wurden sie jäh von einem Neuankömmling unterbrochen. Ist der Chef da? Na, aber wird er schon sein, in seinem Zimmer natürlich. Er wartet schon auf dich. Ist gut. Guten Abend, Chef. Oh, Snipper Jonas. Nanu, fehlt dir was, Topper? Bin völlig entnervt. Dieses Gegröle ist männermordend. Stimmt's, Williams? Die Leute freuen sich, dass sie so viel Geld erbeuten. Man sollte sie trotzdem zum Schweigen bringen. Ja, wir brauchen sie noch, Topper. Leider. Na, was gibt's, Snipper Jonas? Nicht viel Gutes, was? Topper. Der Zug aus La Crosse ist angekommen. Ja? Aber der Wagen mit Dicky Dick Dickens war nicht dabei. Was? Ja, leider. Dann kommt er wahrscheinlich mit dem nächsten Zug. Was, Williams? Wahrscheinlich. Nein, Verzeihung, das ist gar nicht wahrscheinlich. Warum? Viel wahrscheinlicher ist, dass Dicky Dick Dickens entwischt ist. Ach nee. Oh. Ach doch? Gucke mal, der Zugbeamte meint nämlich, der Gefangenenwagen muss auf der Strecke abgekoppelt worden sein. Teufel, man kann sich doch heutzutage auf niemand mehr verlassen. Nicht mal auf unsere Polizisten. Habe ich recht, Williams? Ja, hast recht, Topper. Da spielt man ihnen diesen Dickens in die Hand und die haben nichts Eiligeres zu tun, als ihn wieder laufen zu lassen. Schluderwirtschaft. Dabei war alles so gut vorbereitet. Was, Williams? Nee, Topper, war es nicht. Hab dir gleich gesagt, du sollst diesen Dickens abknallen. Dann hätten wir jetzt Ruhe. Ja. Aber du wolltest ja wieder mal besonders pfiffig sein. Man muss der Polizei eine Chance geben. Na, lass mal überlegen. Was wird Dicky Dick Dickens tun? Ja. Na, er hat festgestellt, dass seine 300 Mille, futsch sind. Ja. Und dass Mami Toberdutsch zum Teufel ist. Ja, und so wie ich den Dickens einschätze, gefällt ihm beides nicht, gar nicht. Naja, er ist ein verdammter Querulant. Er wird nach Chicago zurückkommen, sein Geld suchen. Und die Mörder von Mammy Togodat. Teufel. Und wenn Dickens was in die Hand nimmt, dann raucht's. Der gibt nicht eher Ruhe, als bis er sein Ziel erreicht hat. Stimmt's, Williams? Ja, stimmt, Topper. Kameraden, ein zweites Mal darf uns so eine Panne nicht passieren. Es geht hart auf hart. Jetzt heißt's er oder wir. Aber Verzeihung, wenn ich das sage, wir sind in der Vorhand. Wir kennen unseren Feind. Sehr richtig, aber er kennt uns nicht. Nein. Das ist unsere große Chance. Ja. Wir arbeiten aus dem Hinterhalt. Ja. Und diesmal versuchen wir gar nicht erst pfiffig zu sein. Diesmal schlagen wir zu, sobald wir ihn vor die Flinte bekommen, auch wenn es ein bisschen knallt. Bravo, Topper. Ja. Aber wie bitte willst du das anstellen? Wir locken ihn in eine Falle. Wie heißt doch gleich der Juwelier, der für Dickens arbeitet? Josua Benedikt Streubenguss. Gut, Snipper Jonas wird morgen Benedikt Streubenguss eine kleine Botschaft bringen. Sehr, sehr gern, aber pardon, was soll ich ihm sagen? Das erfährst du noch. Und Williams? Ja. Du besorgst uns Sprengstoff. Sprengstoff? Sprengstoff? Ja, Dynamit, Nitroglycerin und jede Menge. Aber Tabba, du willst doch nicht etwa... Doch, ich will... Das knallt doch. Noch dazu sehr laut. Leider, aber für seinen Beruf muss man eben Opfer bringen. Welch finsterer Entschluss wurde hier hinter der niedrigen Stirn des Bösewichts geboren. Noch ahnen wir es nicht. Doch, meine Damen und Herren, wir haben allen Grund, besorgt zu sein. Besorgt um Dicky Dick Dickens und seine Freunde, die sich am nächsten Nachmittag um ihren Herrn und Meister scharten. Tja, also zuerst müssen wir rauskriegen, wer auf deiner Farm gewesen ist, Opa Krekel. Ja, wer die 300.000 geklaut hat und wer Mami Dobodatsch auf dem Gewissen hat. Ja, das ist aber leicht gesagt, mein Bester. Zuerst müssen wir rauskriegen, nicht wie denn, bitte? Ja, Mrs. Rooshofer, wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, dass mir in Lacrosse etwas zustoßen könnte? Ach, weil dieser Kribbelfinger Jonathan so merkwürdige Andeutungen gemacht hat. Kribbelfinger Jonathan, wer ist denn das? Ein Kunde von Mr. Streubenguss. Ja, das ist ein entlassener Zuchthäusler. Ja. Der hat meinem Verkäufer eine Partie Schmuck angeboten. Ja, und? Naja, er erzählte dabei so das, so dieses und jenes. Naja, dieses und jenes zum Beispiel. Naja, dass ich eine neue Bande konstituiert hätte. Ich denke mir... Sie sollen nicht denken, Jos, was Sie sollen erzählen. Ja, da soll er noch so seltsame Bemerkungen gemacht haben, dass Sie 300.000 Dollar auf Opa Kreckels Farm versteckt hatten. Ach, woher? Ja, das wollte er nicht sagen. Er sagte aber auch, dass es Ihnen schlechter gehen würde, wenn Sie Ihre 300.000 abholen. Mhm. Deswegen habe ich mich ja auch gleich mit meinen Damen auf die Fahrt nach Lacrosse gemacht. Mhm. Der wusste also von dem Anschlag auf mich? Ja. Er kannte nicht nur das Geheimnis von den 300.000, er kannte auch den großen Unfall. Ja, zweifellos, ja. Ja, und wo ist denn dieser Kribbelfinger Jonathan? Wo kann ich ihn finden? Ja, der wohnt überall und nirgends. Der hat keine feste Adresse. Mhm. Ja, das ist dumm. Lass uns mal überlegen, Herr Jungchen. Ja. Wer hat außer uns noch von den Goldbarren gewusst? Ja, wer? Keine Ahnung. Du, ich weiß. Ja? Mami Dobodatsch. Verflixt sie mir natürlich. Mami Dobodatsch. Ja. Und auf einmal kriegt die Geschichte Sinn und Verstand. Sie muss es einem ihrer Mieter erzählt haben. Ja. Dort wohnen doch nur Leute vom Fach. Ja, ja, und dann hätten wir ja auch die Bande, von der Kribbelfinger Jonathan erzählt hat. Die Mieter von Mami Dobodatsch. Die haben das Geschäft ihres Lebens gemacht. Ja, natürlich. Ja. Ihr kennt doch Mami Dobodatsch, ein geldgieriges Mutter. Ja, die hat bestimmt 50% von dem Geschäft erlangt. Eben. Und um diese 50% zu sparen, haben die Burschen das alte Mädchen um die Ecke gemacht. Ja, haben sie in meine Wäschekiste gelegt. Und ja, und um ganz sicher zu gehen, haben sie die Polizei in Milwaukee alarmiert. Anonym natürlich. Haben mir den Mord in die Schuhe geschoben und Leuten Spear auf die Spur gehetzt. Also Achtung, das ist ein feiner Plan. Ja, aber wir wissen jetzt, wo wir die Burschen zu suchen haben. In der Pension von Mami Dobodatsch. Ja. Morris Road 15. Dick? Ja, mein Schatz. Du hast doch nicht etwa vor, dich mit diesen Leuten... Doch, das habe ich. Ja, ich euch aus. Dick, ich bitte dich, sei vernünftig. Nein, ich wenn bin das, nicht du, wenn das so rabiate Kerle sind, Dick, ja, dann bedenke doch, die bringen es sogar fertig, eine alte, wehrlose Frau umzubringen. Lass die Finger. Ja, Effi hat recht. Bring dich nicht unnütz in Gefahr, Jungchen. Ja. Wir haben schon mit der Polizei Ärger genug. Lass doch die 300 Mädels sausen. Sie sind es nicht wert, dass du dein Leben aufs Spiel setzt. Also mein lieber Engel, ich bin zwar ein hartgesottener Bursche, weiß der Teufel, ich habe auch schon eine Menge krummer Sachen miterlebt, aber diese Leutchen da gehen ein bisschen zu weit. Mami Dobodatsch hatte bestimmt ihre Fehler, also haufenweise, aber wenn einer von uns in Not war, bei ihr fand er immer Obdach. Ja. Oder Kartoffelsuppe, wenn es sein musste. Das war für die ganze Gilde tabu. Keiner hat sich an ihr vergriffen, nicht mal Jim Cooper. Und nun kommen so ein paar hergelaufene Strauchdiebe und knallen ihr ein Loch in den Kopf. Nee, Effi, das ist nicht fein. Ja, aber du musst... Nein, es bleibt dabei, sobald der Abend hereinbricht, nehmen wir uns die Leute vor. So, Herr Chefkommissar, Unterlagen vom Mordfall Dorodatsch. Na, viel ist das ja nicht. Da, ich habe auch mit Polizeileutnant Spier aus Milwaukee telefoniert. Da! Was ist denn aus dem Unglücksrum geworden? Eine Rangierlokomotive hat den Wagen nach La Crosse zurückgeholt. Spier war mächtig wütend, dass ihm das passiert ist. Na, das geschieht ihm recht. Er ist überzeugt, dass Dickens der Mörder ist. Ach, da sehen Sie mal wieder, Martin, dass der Dienst einfach die Tüchtigkeit ersetzt. Spier ist ein miserabler Polizist. Ja. Er hat eine Menge Zeit damit verjubelt, Dickens einzufangen. Hätte er nur die Hälfte der Zeit damit verwandt, sein Köpfchen anzustrengen, wüsste er, dass Dickens nicht der Mörder sein kann. Ja, aber Herr Chefkommissar, er hat also doch... Also erstens ist Dickens nicht der Mann, der alte Frauen umbringt. Ja. Zweitens hatte er keine Waffe. Ja. Drittens war er zur Zeit des Mordes nicht am Tatort. Und viertens, und das ist das Schlimmste, Matti, ja, hätten wir Dickens längst erwischt, wenn uns Spier nicht ins Handwerk gepfuscht hätte. Ah. Oha, sehen Sie mal. Ja? Was steht hier? Die Adresse von Mami Dobrodatsch. Da sehe ich auch, Sie kluges Kind. Aber mich erinnert die Adresse an etwas. Ja, woran denn? An den Zentralbahnhof von Chicago. An ein Kerlchen, das dort mitten in der Nacht ein paar Zigaretten kaufen wollte, weil es angeblich in der ganzen Morris Road keine Zigarettenautomaten gibt. An Snipper Jonas. Ja, ja, richtig. Ja. Er sagte, er wohnt in der Morris Road. Ja, und wie heißt die Adresse von Mami Dobrodatsch? Morris Road 15. Ei, verdammt. Damn mich! Morris Road Nummer 15, ehemals Pension von Mami Dobrodatsch. Morris Road Nummer 15, jetzt das Hauptquartier der neu gegründeten Bande von James Topper. 43 Jahre alt, erbitterter Feind von Dickie Dick Dickens. Nur mach schon zu, Williams. Es kann doch nicht so schwer sein, eine Sprengladung anzubringen. Ist auch nicht schwer, Topper, aber kitzlig. Ich möchte so gerne vermeiden, dass die Ladung vorzeitig in die Luft geht. Mach keine Witze. Verdammt, was ist denn da drinnen los? Verzeihung, Topper, die Männer sind unruhig. Warum? Sie sind mit deinem Plan nicht einverstanden. Ja, Chef, warum sollen wir dann alle ausziehen? Wir wohnen doch schon seit Wochen hier. Und wir denken, es ist auch besser, wenn wir hier wohnen bleiben. Selbstverständlich, wenn ihr das gerne wollt. Aber ich mache euch darauf aufmerksam, dass ihr dann alle in die Luft fliegt. Na schön, ich will es euch erklären. Dickie Dick Dickens ist der Polizei entwischt. Wir können uns jetzt an fünf Fingern abzählen, dass er uns suchen wird. Und Dickie Dick Dickens ist kein Dummkopf. Er wird uns auch finden. Na ja, aber deswegen. Deswegen habe ich hier einen stimmungsvollen Empfang für ihn vorbereitet. Williams befestigt gerade eine Sprengladung an der Wohnungstür. Wenn wir die Wohnung verlassen, machen wir die Ladung scharf. Der Erste, der dann durch die Tür tritt, löst den Mechanismus aus und fliegt in die Luft. Stimmt's, Williams? Der ist nicht da, Chef. Ach so, naja, stimmt's, Jonas? Und wie der fliegt? Gut. Aber woher weißt du, wann Dickie Dick Dickens kommt? Ich habe mir ein vorzügliches Lockmittel ausgedacht. Oh. Snipper Jonas. Ja, Chef? Du marschierst jetzt zu Josua Benedikt Sträubenguss. Du erzählst ihm möglichst nebenbei, dass du hier wohnst, Morris Road 15, in der Pension von Mami Dobrodatsch. Und dann sagst du ihm, du hättest ihm Goldbarren anzubieten, eine Menge Goldbarren für $300,000. Ja, aber Chef... Gucke mal, da merkt doch Sträubenguss sofort, dass... Soll er ja merken, du Kindskopf. Ach so, du meinst, er wird es Dicke Dick Dicken sagen? Genau, und der wird keinen Moment zögern, verlass dich darauf. Der macht sich sofort auf die Strümpfe und kommt her. Aber verstehst du, die Wohnung ist leer. Er wird klingeln, aber keiner öffnet ihm. Er wird ungeduldig, klopft an die Tür. Und? Jetzt merkt er, dass sie nicht abgeschlossen ist. Er öffnet sie und das ist dann auch das Ende von ihm. Großartig. Wundervoll. Genial. So, Topper, die Sprengladung ist okay. Also, Snipper Jonas, rausch ab. Ist gut, Chef. Wir räumen die Wohnung, Leute. Und dann soll Mr. Dickens ruhig kommen. Was, Williams? Soll er. Und Mr. Dickens kam. Es war gegen 20.52 Uhr. Die herrliche Millionenstadt hatte ihr Haupt in Finsternis gehüllt. Nachdem es lange Zeit erstaunlich mild gewesen war, fegten nun düstere Wolken von ungebärdigen Winterstürmen getrieben über den nachtgrauen Himmel. Eisig kalter Dezemberregen peitschte den in trüben Laternenlicht gleißenden Asphalt. Die sonst so fröhlichen Menschen von Chicago hatten sich in ihre Häuser zurückgezogen. Die Straßen lagen leer. Wer nicht unbedingt ausgehen musste, blieb zu Hause am molligen Kamin. Einer der wenigen, die das schlechte Wetter nicht scheuten, war Dickie Dick Dickens. In einem funkelnagelneu besorgten Cadillac fuhr er, begleitet von Effi, Opa Crackle und Bonko, durch das nächtlich verlassene, verregnete Chicago zur Morris Road Nr. 15. Seinem sicheren Tod entgegen. Armer Dickie Dick Dickens. Voll grimmigen Mutes, die Mörder von Mami Turbo Dutch zu stellen, zog die kleine Mannschaft aus. Schwer bewaffnet mit je zwei frisch geölten Dienstpistolen, die man tags zuvor dem Polizeibeamten abgenommen hatte. Kurz nachdem diese Waffenappell gehabt hatten. Was beweist, dass Dickie Dick Dickens auch scheinbar sinnlose militärische Gepflogenheiten für sich auszunutzen verstand. Doch wir fragen, was kann man mit der besten Bewaffnung gegen eine versteckte Sprengladung ausrichten? Nichts. Gar nichts. Es war 20.56 Uhr, als die Todgeweihten vor dem Hause Morris Road Nr. 15 anhielten. So, Bonke, du bleibst hier. Stehst schmiere. Oh, hier draußen im Regen. Ja, es hilft nichts. Und so ganz allein, ich meine, nicht, dass Sie etwa denken, ich hätte Angst, aber warten im Regen bringt selten Segen. Also schön, dann komm mit. Ihr seid leise im Treppenhaus. Ja. Und die vier Getreuen schritten ihrem Schicksal entgegen. Am Fenster einer Spelunke, die dem Hause Morris Road Nr. 15 schräg gegenüber lag, starrten ihnen drei Augenpaare nach. Guck mal, Chef, jetzt ist es bald soweit. Mhm, im Hausflur sind sie schon, nicht, Williams? Ja, Tappe, da sind sie. Sie brauchen nur noch die Treppe hochzugehen. Ich schätze noch 2 Minuten und dann... Du bist sicher, dass die Sprengladung funktioniert, Williams? Absolut sicher, Tappe. Oh, warte. Darin habe ich Erfahrung. Ja, die hast du, leider. Jetzt müssten sie eigentlich schon vor der Wohnungstür stehen. Da wären wir. Willst du nicht doch lieber? Nein, ich will nicht. Oh je, Mini. Wir sollten lieber umkehren, Mr. Dickens, wirklich. Ich habe die Treppenstufen gezählt. 39 Stück. Das sind 3x13. Na, ein schlimmeres Vorzeichen kann es gar nicht geben. 3x13. Geht. Ja, so Angst, Bobo. Angst? Och, du weißt doch, Opa Crackle, dass ich niemals Angst habe. Mhm. Aber schließlich kann man nie vorsichtig genug sein. 3x13 Treppenstufen müssen doch das Unglück rufen. Ja, jetzt ist Schluss mit dem Geschwafel hier. Hört ihr? Sind eure Pistolen entsichert? Ja. Gut, Effi, also. Dann klingel jetzt. Ja. Bleibt alles ruhig da drin. Die Ruhe eines Kirchhofs. Das ist nur eine Finte. Nein, das ist von Shakespeare. Ach, was für Unsinn, oder für Quatsch. Ich meine, sie tun so, als ob niemand da wäre. Du, willst du es dir nicht doch noch mal überlegen, Dick? Noch ist es Zeit. Wenn wir jetzt ganz schnell abhauen, können wir noch in Sicherheit kommen, ehe die was merken. Halt den Schnab. Scheint aber wirklich niemand in der Wohnung zu sein. Unsinn, die haben es nur mit der Angst bekommen. Also los. Aufmachen. Mach sofort auf, sonst breche ich die Tür ein. Du, Dick, mein Jungchen, die Tür scheint ja gar nicht verschlossen zu sein. Ah, ja, richtig gut. Opa Kekkel, stell dich hierher, ja? Und du hast den besten Schusswinkel. Halt deine Pistole im Anschlag. Ja, wird gemacht. Und ich werde versuchen, langsam die Tür zu öffnen. Armer, ahnungsloser Dick. Dickie Dick Dickens, Weltmeister des kriminellen Schabernacks, Hier hast du deinen Meister gefunden. Dicky Dick Dickens, den selbst eine Mrs. Edwina Schrußhopper in ihr Herz geschlossen hatte. Dicky Dick Dickens, geliebt von seinen beiden Frauen, Effie Marconi und Maggie Poltenbrook. War er wirklich so schlecht, dass er ein solches Ende verdient hatte? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dicky Dick Dickens.